herzlich willkommen zu der ersten Folge von Die Bibliothekarin mit mir persönlich, Sophie. Und heute bei mir zu Gast ist Hadi. Und also erstmal so ein bisschen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich arbeite tatsächlich in der Bibliothek und lerne tatsächlich viele interessante Menschen kennen, unter anderem Hadi. Und er sitzt gerade noch an einer Masterarbeit, die er beendet. Also das hier ist alles strengst geheim. Und das Thema hat sich einfach sehr interessant angehört. Also vielleicht lasse ich dich selber mal kurz erzählen, was dein Thema ist und wie du darauf gekommen bist. Ja, erstmal hallo. Thema ist, wie ich die Fußball-Weltmeisterschaft vorhersage, beziehungsweise zumindest ein Modell baue, wie man das vorhersagen kann. Wie ich darauf gekommen bin, eigentlich ganz einfach, statt auf der Webseite bei denen als Thema ausgeschrieben. Ach genau. So. Also bist du der Einzige, aber der dieses Thema hat jetzt? Ja, genau. Hier in Freiburg, also yeah. Wurde dann jedes Thema nur einmal vergeben? Genau. Das Thema wird nur einmal vergeben und ich habe das halt bekommen. Der Betreuer hat sich auch selber dafür sehr interessiert und dann haben wir halt das abgesprochen und gesagt, okay, nehmen wir das Thema. Das Thema habe ich dann im Januar bekommen. Mhm. Und also diesen Jahres, 2015. 2015, genau. Okay. Und ich sollte dann erstmal mich um die Daten kümmern. Mhm. Das hat sich dann so ungefähr 2 Monate hingezogen und das Ende vom Lied war, ich habe keine Daten bekommen. Oh nein. Also wenn du jetzt sagst, Daten bekommen, dann musstet ihr damals schon Faktoren bestimmen, die vielleicht Auswirkungen auf das Ergebnis beim Weltcup haben. Genau. Auf was für Faktoren seid ihr damals gekommen oder was hast du dann gemacht, als du keine Daten bekommen hast? Okay. Also es war immer so, wir wollten einen Datenpool von einer bestimmten Firma holen, die sehr bekannt ist dafür, die Fußballdaten über alles sammelt. Die sind aber halt nur spezialisiert auf Saisons. Also okay. English Premier League, Spanische Liga und Bundesliga. So. Okay. Die machen auch andere Fußballarten, also Sportarten, aber das waren die 3. Und als ich dann angefragt habe für die WM, haben die halt gesagt, ist nicht richtig für uns interessant, weil wir mehr in Richtung Saison gehen. Gibt es dann bestimmte Firmen, die diese Daten erheben für die WM? Nein. Nee. Nein. Ah. Das heißt, was war das End vom Lied? Ich musste alles selber zusammensuchen. So, und das habe ich habe dann von März bis Juli einschließlich die Daten zusammengesammelt. März, ja. Uiuiui, April, Mai, Juni, also 4 Monate. Ja. Und mit diesen Daten, worüber reden wir da? Okay, genau? jetzt wollte ich darauf eingehen. Also erstmal, es war der Rahmen, wie lange wir zusammen es gesucht haben, oder ich zumindest, und nach welchen Daten wir gesucht haben, das würde ich jetzt sagen. Ich und der Betreuer und der Professor haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, hey, welche Faktoren wären dann wichtig? Und dann sollte ich halt einen Vorschlag machen. Und am Ende kam dann heraus, was wir denken, dass das einen Spieler, der in einem internationalen Fußballcup mitspielt, gut macht. Mhm. Als Faktor ist einmal ein langer Vertrag, mhm. also lange Basis, eine gute Basis zu haben. Das ist immer ein Vertragsverlängerung. Ein langer Vertrag mit dem Verein, für genau. den er spielt. Genau, also in der Saison, während der Saison. Okay. So, dann eine gute Auszahlung natürlich. Also die Wages sollten halt richtig gut sein. Mhm. Und noch eine Sache war das. Moment. Also wir sind ja jetzt auf den Spieler hauptsächlich eingegangen, wie er bezahlt wird und wie er sich sicher fühlt. Wird auch eingegangen, von welchem Team er kommt vielleicht, dass das mit einbezogen wird? Das wollte ich eben gerade sagen. Es geht noch darum, mit wie vielen anderen Spieler er in der Nationalmannschaft mitspielt, während der Saison. Ah, okay. Und das hilft natürlich zum Beispiel beim deutschen Team, die dann alle schon bei Bayern München sich eingespielt haben, sich kennen, perfekt harmonieren, Vergleich jetzt zu Spanien, vielleicht England, wo man dann einen Starspieler hat. Genau. Und der, die anderen halt nicht richtig miteinander. Wir haben es genannt Interaktionskoeffizient. Okay. Genau, weil wenn die Spieler natürlich eingespielt sind, wir davon ausgegangen sind, dass sie insgesamt dann auch besser agieren in einem internationalen Wettbewerb. Okay. Also dieser Interaktionskoeffizient ist dann höher, wenn jemand eingespielt ist mit dem Team, in dem er spielt, in dem Nationalteam. Ja, wir haben das einfach berechnet, indem wir die Summe, also die Maximalsumme aus den Teamnamen der Clubs zusammen rausgesucht haben und das durch den gemittelt haben. Okay. Also einfach gesagt, bei Bayern München, Deutschland waren es halt 7 in der WM 2014. Und das halt durch 23, weil wir 23 Spieler pro Kader haben. Und dann haben wir also einen bestimmten Wert. Also habt ihr aufs Team dann bezogen, diesen Koeffizienten? Genau. Okay, ja. Nicht auf den einzelnen Spieler. Nee. Der einzelne Spieler ist dann aber wiederum eingegangen für, wie gut ist dieses Team? Also wenn dieser... Auch nicht. Nein? Nee, okay. Wir haben wirklich nur versucht, Teamvariable aus den Mengen aus Spielern zu kriegen. Okay. Genau, also im Endeffekt war dann die Variablen, die wichtig waren für uns, einmal die Gewinnquoten aus den anderen, aus den letzteren WMs, und da haben wir WM bis 1930 zurückberechnet. Okay. Also, und die haben tatsächlich noch von 1930 Einfluss auf uns heute, auf die Teams, die heute bei der WM antreten, oder ist es einfach nur, dass man dann so einen Trend mitverfolgt und der Trend ist halt... Kann man jetzt nicht drüber diskutieren, ob das jetzt überhaupt eine Rolle spielt, weil das Team ist ja deutlich anders aufgestellt. Ja. Aber wenn man kann anhand davon halt eine Art Fußballtradition und Fußball Verrücktheit sehen. Sozusagen. Genau. Also zum Beispiel war seit 1930 eigentlich Deutschland immer mit dabei. Mhm. Ja, zwar jetzt nicht jede WM, aber eigentlich regelmäßig und auch immer wieder in den höheren Positionen, genauso wie mit Brasilien und England auch, aber es sind halt nicht so viele Cups gewonnen worden von England zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland oder zu Brasilien. Und das verringert dann natürlich deren Chance sozusagen für den nächsten Weltcup, weil statistisch gesehen haben sie nicht so oft gewonnen in der Vergangenheit. Wahrscheinlich werden sie das nächste Mal auch nicht jetzt genau gewinnen. So, und wir haben halt einfach daraus einfach eine Gewinnwahrscheinlichkeit berechnet. Und zum Beispiel jetzt in der Vergangenheit hat insgesamt auf alle WMs gesehen Deutschland 60% oder 65%. Während andere Teams unten drunter sind. Das ist ein Classifier, den man halt da nutzen kann im Modell. Okay. So. Und wir haben dann halt auch normale Sachen genommen, wie Durchschnittsalter oder wie viele Cups haben sie gewonnen? Hat es da eher geholfen, wenn man älter oder jünger war im Schnitt, das Team? Oder ist es gut, so einen mittleren Wert zu haben? Wert. Also man sagt so, bei den Fußballern ist so das Optimumalter so bei 28. Ah, das hatte ich davor zwei so Jahre, gehört. Wenn ich trainiere, schaffe ich es noch? Bestimmt, ja. Ah, vor allem beim Männerweltcup. Sicherlich. Ich gebe mir. Auf jeden Fall 28, sagt man so, und interessanterweise hat dann auch das Modell auch so klassifiziert, dass unter 28 es nicht so gut ist, wie wenn du etwas über 28 bist, was ja dann auch sagt, dass du genug Erfahrung hast. Das haben wir dann nochmal erweitert, indem wir noch die Länderspielerfahrung mit reingenommen haben. Das war dann auf Englisch Caps. Die haben wir noch mit reinspielen lassen. Also die Länderspiele vor der WM sozusagen? Nee. Oder allgemein vom Spieler selber. Und das haben wir im Durchschnitt auch wieder ermittelt. Also wie viele Länderspiele der jeweilige Spieler oder im Schnitt die Spieler des Teams schon gespielt haben. Genau. Und das war dann sozusagen die Erfahrung oder so. Genau, die als Indikator dafür, wie gut sie mit internationalen Wettbewerben klarkommen. Okay. Genau. Und was haben wir noch? Ganz wichtig natürlich, das schauen auch sehr viele, die Wetten abschließen, auch an, die Marktwerte. Okay, so. Von den einzelnen Spielern. Genau. Und das wieder und in wieder Summe gerechnet auf das Team. Genau, und da war auch sehr, sehr klar eigentlich, wer eigentlich gewinnen sollte. Also und jetzt habt ihr diese Werte für jedes Team einzeln sozusagen hineingerechnet, habt einen Wert für dieses Team bekommen und habt die dann sozusagen untereinander verglichen, wer angetreten ist oder wer gerade antritt für diesen Weltcup und dann jeweils wie so eine Bracket-mäßig halt durchgegangen, wer dann am Ende im Finale sein sollte. Genau, also im Endeffekt haben wir das so gemacht, wir haben wenn ich jetzt eine Zeile aus meinem Datensatz vortrage, das wäre halt Deutschland und Schweden. Das war in 2006er WM. Wir haben gesagt, damit es gesagt ist, nur die K.O.-Runden genommen. Okay. damit wir nicht das Problem haben bezüglich Unentschieden. Weil in den Vorrunden kann ja auch Unentschieden geben und das wollten wir aus der Gleichung raus haben. Okay. So, und der erste Datensatz zum Beispiel, Deutschland gegen Schweden und dann halt die erste Gewinnquote für Deutschland, die Gewinnquote von Schweden, der Marktwert von Deutschland, der Marktwert von Schweden. Also ihr habt so eine große Rechnung angestellt, in allen den Faktoren, die ihr euch vorher rausgesucht habt, habt ihr die beiden Teams verglichen und welcher von diesen Faktoren hat denn am meisten mit reingespielt auf das Ergebnis, wer gewinnt? Oder war das so eine Kombination oder kann man schon sagen, so zu 60% schon die Erfahrung oder zu 60% schon dieser Interaktionskoeffizient? Gute Frage. Oder waren die alle recht gleichmäßig? Nee, die sind schon ziemlich heftig geschwankt, wer jetzt was klassifiziert. Wir haben versucht, erst ein lineares Modell aufzubauen, ein lineares Regressionsmodell, hat nicht gut funktioniert. Dann haben wir versucht, mit einem Wahrscheinlichkeitsmodell zu arbeiten, hat auch nicht gut funktioniert. Also ihr habt jedes Modell benutzt, habt geguckt, was rauskommt, habt das mit den tatsächlichen Ergebnissen verglichen und habt gesehen, kann es das vorhersagen? Und sind zwei schon jetzt rausgeflogen. Gleich rausgeflogen, genau. Dann haben wir es versucht mit Decision Trees, das sind Baumdiagramme, die der Computer selber versucht zu klassifizieren. Und der eine, der dann am besten trifft, der klassifiziert als erstes nach den Differenzen der Gewinnquote aus den alten WMs. So. Und danach dann in der nächsten Stufe vom Baumdiagramm klassifiziert er nach Alter. Durchschnittsalter. Genau. Also ihr habt sozusagen eine Reihenfolge, ihr habt die Faktoren in Reihenfolge gesetzt und habt dann geguckt, ja, nein, also Schweden, Deutschland, in der Hinsicht Schweden, in der Hinsicht wiederum Deutschland, war jünger, in der Hinsicht Schweden. Genau, das hat alles dann der Algorithmus drin gemacht, das haben wir selber gar nicht mehr gemacht. Okay. Wir haben es einfach, die müssten halt im Computer erstmal füttern damit den Code und als wir den dann, losgelegt hat, der hat dann einfach das runtergerechnet und gibt dann halt zum Glück zumindest ein Baumdiagramm zurück. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast. Ich habe die Arbeit heute Morgen gekriegt oder heute Morgen erst gesehen, weil Hadi arbeitet immer sehr spät in der Bibliothek und so spät bin ich nicht wach. Vielleicht wieder wach, aber nicht noch wach und deswegen habe ich ehrlich gesagt nur die Introduction gesehen, aber deswegen habe ich dich ja hier, nicht so gerne lese, ich höre das lieber live. Also dann habt ihr sozusagen diese ganzen Daten mit dem Baumdiagramm berechnet. Das ist letztendlich das, was du auch jetzt benutzt hast für die Arbeit. Genau. Und wir haben das noch ein bisschen weitergeführt. Da gibt es nämlich im Data Mining-Bereich noch ein weiteres Modell, was quasi nicht nur ein Baumdiagramm nimmt, sondern das eine Vielzahl an Bäumen, die du ihm vorgibst. Mhm. Das nennt man dann Forest. Ach. Genau. Sehr süß. Ja, Random Forest heißt der Begriff. Okay. Kann man dann auch nachschauen. Und den haben wir dann auch noch versucht, weil der sollte eigentlich für Daten besser sein, weil er nicht so, der versucht ja randommäßig immer nach verschiedenen Faktoren innerhalb der Gleichung zu suchen und zu versuchen, das besser zu machen. Aber auch da ist dann das Resultat am Ende eben, dass dass ein Baum besser ist als Vielzahl von Bäumen. Ach, wirklich? Ja. Okay. Und das ist aber geschuldet, weil wir nur eine begrenzte Anzahl an Beobachtungen haben. Okay. Ja. Weil wir ja uns in der Gleichung mit Marktwerten beschäftigt haben. Marktwerte gibt es eigentlich nur erst seit 2002, 2003. Da wurde es üblich, Marktwerte für einzelne Spiele zu machen. Dadurch, dass wir die haben, sind wir automatisch eingeschränkt gewesen bis 2006. Auf die letzten drei WMs oder genau. So. Okay. Genau. Wie gut konntet ihr denn jetzt vorhersehen, wer am Ende gewinnt mit diesen? Also du hattest gesagt, das Ziel war über 50-50 Chancen also zu man, kommen. Man sagt, statistisch möchte ja man über 50% kommen, weil statt 50% ist einfach nur raten, wildes Raten oder ein Münzwurf. So. Und mit Random Sampling, das ist halt einfach aus einer Datenmenge rausgezogen, willkürlich, kamen wir so zwischen 42 bis 56%, was eigentlich ziemlich mies ist. Okay. So, dann haben wir das ein bisschen optimiert versucht, um besser zu machen und haben dann eine andere Art von Sampling genutzt. Mhm. Und zwar haben wir in unserem Datensatz quasi jede zweite Reihe rausgezogen. Rausgezogen, also gelöscht? Oder? Nee, also wenn man das jetzt als Tüte oder als Bag bezeichnen würde, immer nur die jede zweite Zeile rausgenommen, um das dann für das Modell zu trainieren. Ah, okay. Genau. So, dass das sozusagen das Noise, also der Dreck drumherum nicht so laut, nicht so groß ist. Genau, und, genau. Damit wir einfach wirklich bessere klassifizieren können. Und damit sind wir eigentlich sehr gut. Es ging dann wirklich hoch. Das ging dann fast auf 71%. 71%. Also bei einer Dreiviertel Chance gehabt, dass es richtig. Genau, genau. Und das ist dann 71% war die untere Grenze. Und für das beste Baumdiagramm, was wir dann hatten, das war 81%. Okay. So, ach, das, super. Das war dann wirklich. Und das habt ihr jetzt auch genutzt für alle Spiele, dieses 81-prozentige Baumdiagramm? Oder das war nur ein Einzelfall? Nee, das haben wir auch für alle anderen. Also die Sache ist ja so, wenn man ein Modell trainiert, Machine Learning, sagt man dem Modell erstmal vor, hier sind deine Daten, mhm. versucht daran erstmal bestimmte Gegebenheiten zu finden. Mhm. Wenn das dann das Modell sich eingetrainiert hat, dann schießt du das mit ganz unbekannten Daten ihm. Mhm. Und er soll anhand den Sachen, die er dann davor gelernt hat, die anderen neuen Sachen, okay. genau. Und das war eben die Sache, wo wir dann 81% Trefferquote hatten. Okay. Weil man kann ja nicht ernsthaft Sachen vorhersagen davor. Man muss ja erstmal gucken, dass das Modell gut funktioniert. Deswegen nimmt man erstmal alte Daten, die schon vorhanden sind, mhm. Gibt ihm nur einen Teil der Daten vor und sagt, versucht das sich zu trainieren. Mhm. Und dann gibst du ihm einen anderen Teil von Daten, wo du ja schon das Ergebnis kennst. Damit du siehst, wie dicht er am genau, tatsächlichen Outcome oder Resultat dann rauskommt. Ist. Genau, genau. Okay. Und deswegen haben wir, wenn du jetzt mir sagst, ja, wer wurde denn jetzt bei euch Weltmeister, haben wir nicht. Wir haben einfach nur ein Modell, was 81% Trefferquote hat. Theoretisch müssten wir. Also wenn ihr 100 Mal das Modell anwendet, dann 81% der Zeit wird es euch den richtigen genau. vorhersagen. Das heißt, wenn ihr jetzt für den nächsten Weltcup die ganzen Daten einspielt, die Informationen, die ihr jetzt über die künftigen Spieler habt, mhm. dann hoffentlich zu 81%, wenn ihr das Ganze genau. vielleicht 100 Mal durchspielt, wisst ihr dann, wer es gewinnt. Und wirst du auch wetten auf den nächsten Weltcup mit deinem Modell? Weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Weil das habe ich auch Spaß gemacht, das war ja gar nicht unbedingt auf Wetten hinaus. Deswegen, ob ich dann wirklich auch dann wette, das ist eher interessant zu sehen, weil dann, glaube ich, mit einer Wette die Weltmeisterschaft anders betrachtet. Vielleicht ist man euphorischer mit dabei. Aber das war nicht das Ziel eigentlich. Es ging eigentlich nur darum, zu sehen, ob man eben ein bestimmtes Event, was an bestimmten Faktoren hängt, vorhersagen kann. Okay. Ja. Was möchtest du jetzt, also du sagst, die Masterarbeit war zum Spaß, was möchtest du damit, also bist du jetzt, wie lange wird es noch dauern, bis du fertig bist und was planst du damit zu machen oder denkst du, du wirst das nochmal anwenden oder vielleicht auf eine andere Sache, die dich interessiert, anwenden? Ja, also in der Woche bin ich dann fertig, dann gebe ich ab. Was ich damit mache, ist erstmal das ruhen lassen, weil es ist ja wirklich nur auf WM ausgelegt. Ja. Das Einzige, was ich machen könnte, ist, um einfach mal zu testen, wie es bei der EM funktioniert. Da müsste ich aber trotzdem erstmal die Daten suchen. Und das Problem ist dann, wir haben Teams in der EM, die nicht in der WM auftauchen. Mhm. Das heißt, das ist vielleicht nochmal was anderes, ein anderes Modell genau, würde dafür genau. gebraucht werden. Genau, und ansonsten würde ich es halt erstmal ruhen lassen bis kurz vor der WM, der nächsten. Und würde dann nochmal die Daten suchen und dann wirklich mehr gucken, wer kommt denn am Ende raus, so als Weltmeister. Ansonsten, ja, es war für mich sehr interessant, halt erstmal einen eigenen Datensatz anzulegen, das versuchen dann daraus, sich irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Das lernt man so im Studium normalerweise nicht. Und das war das eigentlich das Hauptding. Und jetzt kann ich theoretisch alle anderen Themen, die relativ ähnlich aufgebaut sind, sei es eine Politiker-Vorhersage, wer denn die Wahl zum Beispiel gewinnt, oder ein Börsenkurswechsel oder ob es jetzt höher geht oder runter, vorhersagen. Also das ist jetzt mir dann überlassen, was mich jetzt mehr interessiert. Was denkst du, was du, also wenn du jetzt mit der Masterarbeit fertig bist, dann bist du eigentlich auch mit dem Master, mit dem Studium fertig, oder? Nee, ja. Noch nicht ganz, ja? Nicht ganz, nee. Okay, noch ein Kurs oder so? Ja, genau. Was möchtest du danach machen? Also auch was in die Richtung oder? Ja, also wenn ich fertig, wenn ich fertig bin, auf jeden Fall irgendwas mit Data Mining und Machine Learning. Da gibt es das Feld Business Intelligence, das mich sehr interessiert. Und das wird auch schon sehr gut. Gibt es da auch Aktienkurse bei der Business Intelligence oder wofür ist das? Business Intelligence ist mehr spezialisiert auf Informationen innerhalb eines Unternehmens. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Supermarkt nimmt, welche Produkte werden dann zusammen eingekauft? Ah, okay. Und, also so ein bisschen, wenn Google uns eine Werbung reinschmeißt, so ein bisschen anhand dessen, wonach wir schon gesucht haben. Und ja, nicht nur. Also es wäre jetzt speziell bei Google, aber wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeine Supermarktkette nehmen würden, hat man zum Beispiel jetzt schon herausgefunden, dass Männer gerne neben Bier gleichzeitig auch Pampers kaufen. Okay. Aus irgendeinem Schatz, Grund. Bring mal noch mit. Genau. Und okay. Kleinchen hat wieder in die Hosen geschissen. Ja. So. Und deswegen, das sind halt so kleine Sachen, aber man versucht das in einem größeren Unternehmen natürlich heftiger zu machen. Zum Beispiel, wie sind die Verkaufszahlen von einem bestimmten Produkt? Sollen wir das noch weiter behalten oder nicht? Das geht eigentlich schon in die Richtung Marketing, aber es ist so die Schnittstelle zwischen normalen Vertrieb und Marketing. Das wäre dann Business Intelligence. Dass man quasi von den Daten, die man hat, versucht rauszuziehen, okay, was... Was sollten wir nebeneinander in dem Laden stellen zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel eine Sache. Oder sollen wir die Verkaufszahlen erhöhen? Oder vielleicht den Preis von Pampers etwas runterschrauben, dann wird unser Verkauf von Bier auch vielleicht höher gehen. Zum Beispiel oder sowas. Das sind solche Sachen. Also jetzt mal ein bisschen weiter dann gedacht. Genau. Okay. Das sind so Sachen, die man dann mit Business Intelligence machen kann, aber es ist nicht nur ein Feld. Also da gibt's, sobald man sich spezialisiert hat auf Machine Learning, ist man eigentlich recht frei in dem Gebiet. Man kann dann wirklich überall hinkommen. Gut, dann gibt es schon Jobaussichten oder hast du dich schon beworben? Nee, oder ist noch ein bisschen? Ist noch alles, dauert noch ein bisschen. Aber erstmal gucken, dass erstmal jetzt hier alles fertig ist, gemacht wird und dann gucke ich halt, wo es mich an den zieht. Dann drücke ich dir die Daumen, ich wünsche dir viel Glück, bedanke mich für das interessante Gespräch. Ja, ich danke dir. Und entschuldige mich für die schlechte Vorbereitung, aber so habe ich vielleicht auch noch mal mehr gelernt und habe vielleicht noch mal. Doch. Ich war ja auch nicht optimal vorbereitet. Ach Quatsch. Ich glaube, eine Masterarbeit schreiben hat man sich ganz gut vorbereitet. Dann ja, wünsche ich noch einen schönen Tag und verabschiede mich für meine erste Sendung. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören.